Er gilt als der Erfinder der ersten programmierbaren Rechenmaschine, Konrad Zuse. Doch der Erfinder war auch Visionär. In seinen Überlegungen zu dem, wie er ihn nannte, rechnenden Raum unternahm er den Versuch, die Welt des Computers auf physikalische Probleme anzuwenden. Und genau hierzu trafen sich nun Experten aus aller Welt, um sich über neueste Erkenntnisse aus Informatik, Quantenphysik und Philosophie auszutauschen. Die Idee zu dieser ja fast galaktischen Gedankenreise kam von den Mitarbeitern des Technikmuseums. Hartwig Dorsch erinnert sich an ihre Zusammenarbeit mit Konrad und Horst Zuse. Wir haben darüber diskutiert, dass ja ein Widerspruch in dieser Vorstellung von ihm besteht, dass Informationen digital im Universum weitergegeben wird. Dann haben wir lange nicht mehr darüber gesprochen und als Horst Zuse und ich vor 6 Jahren nach dem Tod Konrad Zuses die Zuse-Ausstellung konzipiert haben, wollte ich die Idee des rechnenden Raumes in der Ausstellung darstellen und Horst Zuse hatte große Angst, dass sein Vater in die esoterische Ecke geschoben werden könnte. Unbegründete Befürchtungen. An 2 Tagen ging es heiß her unter den Experten. Interessant schon allein ein kleiner Streit zwischen Informatiker und Quantenphysiker. Erstere operieren ja ohne mit der Wimper zu zucken in 10- oder 50-dimensionalen Räumen und behaupten, alle möglichen Universen seien berechenbar. Die Quantenphysiker leben da bescheidener in ihrer 4-dimensionalen Raumzeit, erkennen aber, dass sie vieles nicht wissen. In der ersten Sektion haben wir uns hauptsächlich mit Konrad Zuses Ideen auseinandergesetzt, auch mit dem Begriff des Rechnens und der Information. In der zweiten Sektion ging es dann um Automatentheorie und darum, ob das Universum wirklich so rechnet, dass wir keinerlei Freiheiten mehr haben, dass alles vorherbestimmt ist. Also auch berechenbar. Und deshalb gab es die Fragen nach der Teleportation, also dem Beamen à la Raumschiff Enterprise, nach einer Weltformel oder dem Quantencomputer. Wenn kluge Köpfe zusammenkommen, dann werden manchmal die Gedanken dicht wie ein kosmischer Nebel. Einstein sagte im Zusammenhang mit der Rolle des Zufalls, Gott würfelt nicht, aber so kann man im Anschluss an dieses Symposium fragen, hat Gott einen Computer oder ist unsere reale Welt ein Automat?